Thema: Hauspersonal, Babysitting. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Schafft man es nicht allein mit dem Haushalt? Für viele Familien ist das Hauspersonal die ideale Lösung auf dieses Problem. Es gibt Online-Haushaltsagenturen, die geeignete und überprüfte Bewerber zuverlässig und schnell vermitteln. Die Stellenangebote werden online veröffentlicht. Benötigt werden verschiedene Unterlagen, vor allem Lebenslauf und Referenzen. Auftraggeber wollen eine erstklassige und vertrauenswürdige Vermittlung von Hauspersonal. Sie lassen ja die Bewerber in ihre Heime rein und wollen, dass diese jederzeit ihre Wünsche und Privatsphäre respektieren. Die Daten der Bewerber werden dann an Arbeitgeber weitergegeben und dann erst kommt es zu einem persönlichen Treffen. Die Vermittlung ist für die Bewerber meistens kostenlos. Gesucht werden zum Beispiel Kindermädchen, Haushälterin, Hausmeister, Privatsekretär, Bodyguard, Chauffeur, Gärtner, Haushaltshilfe oder Koch. Auf Bild 1 ist ein Koch in der Küche zu sehen. Wegen des Küchenschranks im Hintergrund denke ich, dass er nicht in einem Restaurant arbeitet, also muss er bei einer Familie privat angestellt sein, die sich diesen Service leisten kann. Zu den Auftraggebern gehören vor allem Prominente wie Politiker, Schauspieler und Sportler. Oft sind es Familien mit zwei berufstätigen Partnern und wenig Zeit für die Haushaltsführung. Immer häufiger benötigen Rentner Unterstützung durch Hauspersonal, um in ihren eigenen vier Wänden bleiben zu können. Den Angehörigen ist es dabei wichtig, dass die Senioren von zuverlässigem Personal betreut werden. Wenn alles klappt, können diese Menschen als Vollzeitbeschäftigte oder als Minijobber angestellt werden. Sie beziehen ein Gehalt und ihr Arbeitgeber bezahlt einen Anteil für ihren Renten- und Krankenversicherung. Noch typischer ist die Suche nach Privatlehrern oder Babysittern. Auf Bild 2 sehen wir eine Szene im Kinderzimmer. Die ideenreiche Nanny hat den beiden Kindern aus dem Bettlaken ein Zelt gemacht und liest ihnen ein Märchen vor. Die Eltern sind wahrscheinlich noch bei der Arbeit oder sie sind ausgegangen und haben die Kleinen dem kompetenten Babysitter anvertraut. Ich glaube, es gibt Kurse, wo künftige Babysittern das richtige Verhalten im Umgang mit Kindern beigebracht wird. Die Teilnehmer lernen, wie sich Kinder entwickeln und welche Bedürfnisse sie haben, welche Spiele und Aktivitäten ihnen Spaß machen oder wie man Gefahren erkennen und Unfälle verhindern kann. Nicht jeder ist für diese Tätigkeit geeignet, das muss man klar sehen. Ich zum Beispiel komme nicht sehr gut mit Kleinkindern aus, daher wäre Babysitting in Deutschland kein richtiger Job für mich. Es gibt ja so viele Regeln, an die man sich halten muss. Ich müsste mich den Gewohnheiten der Familie anpassen, ohne darüber zu urteilen und mit den Eltern 1000 Einzelheiten, wie zum Beispiel die Nutzung digitaler Medien, klären. Ich hätte Angst, dass das dann doch nicht funktionieren würde. Und ein ganzes Jahr so weit weg von zu Hause verbringen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte keinen Mut dazu.